wir genug, haben wir geschwiegen und nichts gesagt, es nicht geglaubt. Ihr meint, der Erfolg sei uns zu Kopf gestiegen und diesen Leuten hatten wir vertraut. Verdammte Heuchler, ich möchte euch fragen, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Müsst euch immer wieder über andere beklagen. Wir hassen Arroganz und Überheblichkeit. Und ich weiß, es gibt noch Kameraden, die sind uns ewig treu. Denn immer noch spielen wir für Deutschland. Unsere Welt ist eu, eu, eu. Die wird vom Geld gelenkt, meinen andere. Sie werden schon wissen, unsere Instrumente hat uns niemand geschenkt. Auf Lügner wie euch haben wir schon immer geschissen. Verdammte Heuchler, ich möchte euch fragen, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Müsst euch immer wieder über andere beklagen. Wir hassen Arroganz und Überheblichkeit. Und ich weiß, es gibt noch Kameraden, die sind uns ewig treu. Denn immer noch spielen wir für Deutschland. Unsere Welt ist eu, eu, eu. Die Bachel der Neid, was sagen wir denen? Wir können uns wahr!